Kundgabe 723. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.12.1938. Liebevolle Vaterworte. In aller Fülle wird meine Gnade euch zuteil werden, um eurer Aufgabe auf Erden nachkommen zu können, wenn ihr nur den vollen Willen habt, mir nahe zu kommen und meine Gebote zu halten. Denn ihr wisset es nicht, dass ich nur eurer Rückkehr ins Vaterhaus harre, um euch mit aller Liebe aufzunehmen und dass ich euch helfen will, wo eure Kraft zu schwach ist. Ihr habt in mir den treuesten Freund, den liebevollsten Vater und den sorgsamsten Beschützer für euer Erdenleben. Und ihr könnt euch unbekümmert diesem meinem Schutz hingeben, wenn ihr nur euch als Kinder eures Vaters fühlt und mir euer Herz schenkt für Zeit und Ewigkeit. In der Zeit meiner Wiederkehr auf Erden empfanget ihr alle der Gnaden im Übermaß. Denn ich bin allen, die nach mir verlangen, so nahe, dass sie meine Gegenwart spüren. O machet euch doch alle meiner Gegenwart wert. Lasset mich nicht vergebens um euer Herz und eure Liebe werben, sondern öffnet die Herzen, um mich aufzunehmen. Gewähret mir Einlass, wenn ich in euren Herzen Wohnung nehmen will. Und euer Lebenswandel wird von Stund an gesegnet sein, denn wo ich weile, dort wird Leid und Sorge verbannt sein, denn ich schütze die meinen, die mich erkannten. Jedes rechte Denken, jeder mir zugewandte Wille zieht die Fülle meiner Gnade an sich. Ich will euren Glauben festigen und euren Liebewillen vermehren und eure geistigen Sinne öffnen für alles, was von oben kommt. Denn ich liebe euch, meine Kinder, und will eure Seele für die Ewigkeit retten. Ich möchte euch alle Seligkeiten dereinst erschließen und euch daher leiten zur wahren Erkenntnis. Amen.